Schlanken Palmen, schönen Frauen unter dem blauen Himmelszelt. Und er, der so wie keiner war, er machte mich mit seiner Liebe von zum Glücklichsten der Welt. Das Leben führt und er vergab und verlacht, verwendet mir, was ich besäße, ein Gott, was ich freu von seinen Güten, die er mir bei Abschied war. Es ist meine alte Gitarre, weil sie aus den Fernen kam. Sie singt mir das Liebesrätsel, flüstert vorbei, vorbei. Ganz leise singt meine Gitarre, von einem, den ich wohl niemals Leben werde wiedersehen. Grau ist die Nacht, lang ist der Tag, doch aus den Tönen meiner Lieder kommt blau die Nacht und hell der Tag, so mir erinnere die Gruppe. Und nicht mehr.